Erster König Salomo baute den Tempel fertig. Er brachte Geschenke seines Vaters hinein. Silber, Gold und Geräte kamen in die Schatzkammern. Zweiter Salomo rief wichtige Männer Israels. Sie kamen nach Jerusalem. Sie sollten die Bundeslade holen. Die Lade war in Davids Stadt, in Zion. Dritter, alle Männer Israels kamen zum König. Das war im 7. Monat. Es war ein Fest. Vierter, alle wichtigen Männer Israels kamen. Die Leviten trugen die Bundeslade. Fünfter, sie brachten die Bundeslade hinauf. Sie trugen auch das Zelt Gottes. Alle heiligen Dinge aus dem Zelt kamen mit. Levitische Priester trugen alles. Sechster König Salomo stand vor der Lade. Ganz Israel war bei ihm. Sie opferten viele Schafe und Rinder. Es waren zu viele, um sie zu zählen. Siebter, die Priester brachten die Bundeslade. Sie stellten sie in den hintersten Raum. Das war der heiligste Ort. Sie stand unter den Flügeln der Cherube. Achter, die Cherube hatten ihre Flügel ausgebreitet. Sie waren über der Lade. So bedeckten die Cherube die Lade und ihre Stangen. Neunter, die Stangen waren lang. Man konnte ihre Enden sehen. Das war vom heiligen Raum aus. Von draußen sah man sie nicht. Sie sind bis heute dort. Zehnter, in der Lade waren nur zwei Steintafeln. Mose hatte sie am Berg Horeb hineingelegt. Das waren die Tafeln des Bundes. Gott machte den Bund mit Israel. Das war, als sie aus Ägypten kamen. Elfter, die Priester verließen den heiligen Ort. Alle Priester hatten sich gereinigt. Es war egal, zu welcher Gruppe sie gehörten. Zwölfter, levitische Sänger standen dort. Asaf, Heman und Jeduthun waren dabei. Ihre Söhne und Brüder waren auch da. Sie trugen feine Kleider. Sie hatten Zimbeln, Harfen und Zithern. Sie standen östlich vom Altar. 120 Priester bliesen Trompeten. 13. Die Trompeter und Sänger spielten zusammen. Sie lobten Gott und dankten ihm. Sie spielten Trompeten und Zimbeln. Sie sangen, er ist gut, seine Liebe bleibt ewig. Dann füllte eine Wolke den Tempel. 14. Die Priester konnten nicht mehr dienen. Die Wolke war im Weg. Gottes Herrlichkeit erfüllte den Tempel.